Mehmet Kolbay, ich bin der für Sie zuständige Arzt hier. Darf ich Sie zuerst einmal um Ihren Namen bitten? Ja, ich heiße Oskar Schmidt. Herr Oskar, können Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren, Ja, bitte? mein Familienname ist Schmidt, ne? Ja. Also Oskar ist der Vorname, O-S-K-A-R. Oskar, ein ziemlich Ja, ja, altmodischer Name. ja, Und ja, ja. Schmidt ist ja sehr geläufig, Ja. S-C-H-M-I und D-T am Ende. Dete, ja, dete. Okay. Okay, danke, Herr Schmidt. Ich brauche erstmal ein paar persönliche Daten und dann sprechen wir etwas genauer über Ihre Beschwerde. Aber Das ist gut. bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? Am 17.09.75. 17.09. 55? 1975. Ja. Ich bin also Ja. noch Ja. 50 Jahre alt. 50 Jahre, ja. Verstehe ich. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 1,79 und wiege 95 Kilo. Wie viel, entschuldige, wiegen Sie? 95 Kilo. 95, ja, verstehe. Herr Schmidt, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe schon so lange so komisches Aufstoßen und so Schmerzen hier. So im unteren Halsbereich, ja. Und das wird immer mehr, das brennt. Und also ich habe Probleme beim Schlucken. Und manchmal ist das so, ja, dass ich dann wirklich ziemlich starkes Sodbrennen habe. Und dann weiß ich gar nicht, was ich dagegen machen soll. Mein Hausarzt hat mir zwar so ein Medikament gegeben, was irgendwie gegen die Säure im Magen helfen soll, aber das hat bisher wirklich nicht so viel gebracht. Und also besonders schlimm ist es, wenn ich mich relativ schnell nach dem Essen hinlege zum Schlafen, also wenn ich spät noch was esse sozusagen. Und im Liegen, ja, da passiert mir das dann schon mal, dass was hochkommt. Und ja, scharfes Essen kann ich gar nicht mehr vertragen. Da merke ich das dann sofort, dass das dann hinterher also richtig, richtig doll brennt. Und komischerweise, ja, also Kaffee kann ich auch nicht so gut vertragen. Und Schokolade. Ich esse eigentlich sehr gerne Schokolade, aber oh, danach muss ich immer büßen, ja. Da ist es dann immer besonders schlimm mit den Schmerzen. Ja. Nach Kaffee und Schokolade, Schilimak. Ja, sowohl als auch, Ja. ja. Ja. Sie haben gesagt, ein Medikament, aber wie heißt es? Puh, ich weiß es nicht genau, wie das heißt. Irgendwas mit P meine ich, aber also das soll halt irgendwie die Säure ein Ja, bisschen Thema. stoppen, ne? Thema. Ja, richtig. Herr Schmidt, seit wann, Entschuldigung, ich möchte wieder sagen, seit wann haben Sie diese Beschwerde? Ja, das hat ja schon lange angefangen, ja. Aber das war nie so schlimm wie jetzt. Und ja, wie gesagt, ich war ja auch schon beim Hausarzt, der hat mir dann diese Tabletten da verschrieben. Ja, jetzt muss ich aber auch noch was dazu sagen. Ich habe einen Bruder und bei dem hat man festgestellt, dass der so Speiseröhrenkrebs hat. Und jetzt habe ich natürlich wahnsinnige Angst, dass ich sowas vielleicht auch habe. Das können Sie vielleicht verstehen, ja. Weil Ja. der auch sagt, er hat Schluckbeschwerden und es brennt. Und ja, jetzt habe ich natürlich ganz besondere Angst. Jetzt habe ich gedacht, ich komme doch mal gleich zu Ihnen. Ja. Willkommen. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, das hat langsam angefangen, ja. Ja, ja, Und ja, das war auch langsam. nicht, das war dann auch nicht ständig, sondern halt, Ja. ja, insbesondere, wenn ich dann extreme Sachen gegessen habe oder wenn ich mal einen Schnaps getrunken habe oder so. Oh ja, danach, da war es dann immer besonders schlecht, Ja, ne? legen, wenn beim Legen, ja. Herr Schmidt, Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, das ist eigentlich nur hier so im Halsbereich und ein bisschen weiter runter, ja. Sind die Schmerzen, Sie haben gesagt, nicht immer da. Am Anfang war ja, Die jetzt Schmerzen, sind sie ja. fast ständig da, würde ich sagen. Deswegen bin ich dann jetzt auch gekommen, weil es eben immer mehr wurde, ne? Ja, okay. Sind die Schmerzen vom Ausgangsort an einen anderen Ort gewandert? Nee, das war immer da Immer da. im Halsbereich da, ja. Als Bereich. Können Sie bitte genaues zeigen, Ja, wo ist also die? hier so, ne? So, ja. Ja, okay. Verstehe. So bis zum Brustansatz runter, so ungefähr. Ja. Ich verstehe das. Im Verlauf der Zeit die Schmerzen schlimmer Die sind werden. schlimmer geworden, Schlimmer werden. ja. Ja, Und schlimmer eben auch geworden. häufiger und schlimmer. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Sie haben gesagt, lange, aber Nein, das also ist. ich habe das früher nicht gehabt, nein. Ja. Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Krampfartig oder schneiden oder stechen, brennend? Brennen, ja, brennend Brennt, beschreibt es, ja. glaube ich, am besten, ja. Ja, brennende Schmerzen. Verstehe ich. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Naja, das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber so um die Mitte rum, würde ich sagen. Mal ein bisschen weniger als 5 und mal ein bisschen mehr als 5. Ja, okay. Aber es ist eigentlich jetzt immer so, dass es eigentlich unangenehm ist und dass es mich auch beim Ja. Essen stört und dass es so eine Beeinträchtigung ist, so eine ständige Beeinträchtigung ist, ne? Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, für diese Beschwerde? Ja, habe ich ja Essen, gesagt. ja, Essen, ja. Verstehe ich. Ja. Noch andere, vielleicht. Essen, ja. Ja, und Schnaps trinken, ja, das lasse ich natürlich jetzt auch weg schon seit längerem, ne? Kaffee, Schokolade, ja. Okay, Ja, also verstehe ja, ich. manchmal trinkt man ja doch mal einen Kaffee oder ja, vielleicht ist der Kaffee dann auch, was weiß ich, wenn man den mit irgendwas dazu morgens trinkt, dann geht's vielleicht, aber wenn man nur Kaffee trinkt, ist vielleicht schlechter, ich weiß es nicht. Aber das Ja, habe ja. ich gemerkt, dass also starker Kaffee ist nicht gut, ne? Haben Sie sonst noch irgendwelche anderen Beschwerden bemerkt? Sonst noch irgendwelche? Naja, jetzt, also ich schlafe halt nicht mehr gut, ne, weil ich so dieses Gefühl habe, dass ich so aufstoßen muss und morgens, also nachts muss ich auch oft so ein bisschen husten. Da habe ich so einen Hustenreiz, dann muss ich mit einmal mich aufsetzen und muss husten und meistens muss ich dann noch aufstehen und einen Schluck Wasser trinken. Und morgens bin ich auch so ein bisschen kratzig im Hals, dann bin ich heiser, ne? Ja, also ja. Gibt es bestimmte Körperhaltung, die die Schmerzen verstärkt oder lindert? Nee, also für den Augenblick ist es halt immer so ein gutes Gefühl, wenn man einen Schluck kaltes Wasser trinkt, ne? Ja, na, na, Wasser trinken, ja, lindert. Ja, Herr Schmidt, verstehe ich Sie. Jetzt kommen wir zu Ihrem allgemeinen Zustand. Herr Schmidt, wie ist Ihr Appetit? Na, also zurzeit ist der nicht so gut. Ich habe eigentlich immer, naja, also die 95 Kilo, ne, die kommen ja nicht von ungefähr. Aber also ich hab auch schon deutlich mehr gehabt, ja. Also ich habe in den letzten 3 Monaten, würde ich sagen, habe ich bestimmt 3 Kilo abgenommen. Oh, 3 Kilo. Ja, Wie einfach viel? weil es mir nicht gut schmeckt und weil das Ja, Essen ja. unangenehm ist, ne? 3 Kilo, aber welchem Zeitraum? In welchem Zeitraum? 3 Monate. Ah, 3 Monate, ja. Okay. Haben Sie Husten? Ja, morgens, also nachts vor allen Dingen, und morgens bin ich heiser, ne? Ja. Aber sonst habe ich eigentlich keinen Husten. Ja. Ist der Husten trocken oder mit Auswurf? Nee, da kommt nichts. Also Kommt das nichts, ist nur gereizt, ja, nur ja, trocken. reicht, gereicht, ja. Easy. Leiden Sie unter Luftnot? Luftnot? Nein, nein, nein. Ja. Ja. Fühlen Sie sich fiebrig? Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß, Schweißausbrüche? Schweißausbrüche habe ich nicht, nee. Ja. Also das ist eigentlich, nee, also auch nachts Ja. muss ich nicht schwitzen. Also wie gesagt, Ja. nachts wache ich manchmal auf, weil ich husten muss und weil es dann eben so im Hals kratzt, ne? Ja. Kratz, kratz. Ja. Aber Sie haben kein Fieber. Also ich fühle mich nicht fiebrig. Ja. Stellt was. Ja. Haben Sie verstärkten Durst bemerkt? Was habe ich? Verstärkten. Verstärkten Durst. Mehr Durst. Mehr, nee, eigentlich, das ist eigentlich nur das Gefühl, dass ich manchmal sowas, was hinterher trinken will, so, ne? Um Ja, ja, das ja. zu verdünnen, Ja. so. Wegen dieser Beschwerden, ja, verstehe. Aber sonst trinke ich, glaube ich, nicht mehr als sonst, nein. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder was alles sind? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Ja. Richtig. Ist Ihnen aufgefallen, ob Sie schon einmal das Bewusstsein verloren haben? Nee, also das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Nein. Ja. Haben Sie erbrochen, Übelkeit? Übelkeit manchmal so Erbrochen, ein ja, bisschen, aber Übelkeit. erbrechen, Gott sei Dank nicht. Nein. Ja, ja. Wird Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Nein, nein, nein. Ich habe diese Nein. Halsschmerzen, wissen Sie? Ja. Sie haben gesagt, wegen dieser Beschwerden schlafen nicht gut. Ja, das stimmt. Ja. Herr Schmidt, jetzt kommen wir zu Ihrer Vorgeschichte. Gibt es chronische Krankheiten, an denen Sie leiden? Nein, ich war immer ganz gesund. Das Einzige, was der Hausarzt jetzt mal festgestellt hat, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe, ja. Aber das ist Blutdruck. also nicht mal so, dass der mir jetzt Medikamente verschrieben hat, ne? Sondern das ist Alles nur so, gut. dass er gesagt hat, ja, mach was weiß ich, bewegen Sie sich viel und versuchen Sie Gewicht abzunehmen. Ja. Naja, gut so, ne? Aber gibt es noch andere Krankheiten, an Nee, denen Sie leiden? Ja, ja, sonst habe ja. ich nichts, zum Glück. Und kein Medikament. Nein, also wenn ich mal Nur Kopfschmerzen Bewegung. habe, wenn ich mal Ja. Kopfschmerzen habe oder so, dann nehme ich mal Aspirin, ja. Aspirin. Wie viel Milligramm Aber Aspirin? bitte? Wie viel Milligramm? Boah, Kennen was Sie die steht denn da Dose? drauf? Ja. Ich Ja. glaube, 500 da steht 500 500 oder. drauf, Ja, ja. 500, ja. Noch eine andere Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf? Nehmen Sie? Nee, also wie gesagt, dieses vom Hausarzt, aber Ja, das habe ja. ich dann auch gar nicht mehr genommen, weil das Ja, eh nicht geholfen hat, ne? vielleicht Pantoprazol, Das vielleicht, könnte der sein, dass das so Hausarzt. heißt, Ja, ja. ja, okay. Aber es hat nicht geholfen. Ja. Verstehe ich jetzt. Sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Lassen Sie mich überlegen. Ich habe eigentlich nie irgendwie eine Ja, Hautreaktion oder ja, ja. ich kann alles vertragen. Wie gesagt, ich war bisher immer ganz gesund, Ja, ja. ja, ja, ja. Ja. Ich erinnere mich. Okay, Herr Schmidt, jetzt kommen wir Ihr Familienzustand, Ihre Familie. Leben ihre Eltern noch? Oh nein, das wäre ja ein Wunder, die sind ja schon sehr alt. Ne? Ich bin ja schon 50, also die, nee, die leben beide nicht mehr. Ja. Woran sind sie gestorben? Darf ich Ja, fragen? also ich weiß nur, dass mein Vater hohen Blutdruck hatte und meine Mutter, die hatte einen Schlaganfall. Schlaganfall, ja. Sie haben gesagt, Sie haben einen Bruder, oder? Ja, genau. Noch andere Geschwister? Ja, eine Schwester habe ich noch. Nein, ha, ja, noch Schwester. Schwester. Und ist sie gesund? Ihr Bruder Aha, hat Speiseröhre. da hat man festgestellt vor ein paar Jahren, dass die MS hat. MS, ja. Das ist natürlich ja auch, also im Augenblick geht es ihr noch leidlich, aber ja, das ist natürlich, das schwebt so über ihr, ne? Ja. Herr Schmidt, lachen Sie? Ja, also nicht mehr so viel wie früher, aber ja, so 10 Zigaretten bis ein Päckchen rauche ich schon am Tag noch. Ja. Seit wann Oh, seit rauchen 30 Sie? Jahren. 30 Jahre. Wie viel Zigarette früher Ja, haben Sie früher geraucht? habe ich ein Päckchen und mehr geraucht und jetzt rauche ich eher ein bisschen weniger als ein Päckchen. Ja. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke eigentlich ziemlich regelmäßig ein Bier Bier. und ja, wenn es was zu feiern gibt, auch mal Wein oder so oder zu einem guten Essen mal Wein und ja, und je nachdem, wenn man auch mal mit Freunden zusammen ist, trinke ich auch wohl mal ein Schnäpschen oder so, ne? Ja, Aber wie gesagt, das ist mir in regelmäßig. letzter Zeit eben nicht gut bekommen. Regelmäßig Bier, wie viel? Naja, also eine Flasche wenigstens, ne? Bitte nehmen Sie die nächste Frage nicht persönlich, aber das ist eine gute Frage. Konsumieren Sie Drogen? Nicht mehr. Ja, In meinen ja. wilden Jahren habe ich mal ein bisschen Haschisch geraucht, ja. Aber ach, das ist schon lange her, ja. Wie viel Mal konsumieren Naja, Sie? also vielleicht so über 2 Jahre oder so, dass ich mal hin und wieder mal einen Joint geraucht habe, ja. Ja. So in der Ausbildungszeit und so, ne? Ja. Ja. Was sind Sie vom Beruf, Herr Schmidt? Ich bin Schreiner. Schreiner? Ich bin aber zum Glück nicht selbstständig, sondern angestellt, habe also keine eigene Firma, sondern bin angestellt in der Schreinerei. Ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Ja, haben Sie Kinder? Einen Sohn haben wir ja. Einen Sohn. Ist er gesund? Der ist gesund, ja. Gott sei Dank, ja. Ich denke, Sie wohnen mit Ihrer Familie zusammen. Bitte was? Mit Ihrer Familie. Ich denke, Sie wohnen mit Wir Ihrer leben Familie alle zusammen. zusammen. Ja, natürlich, Ja, ja. ja. Herr Schmidt, wann waren Sie das letzte Mal im Ausland, Urlaub oder Urlaub? Boah, das ist schon 2 Jahre her. Da waren wir mal in Spanien, aber das ist schon ewig her, ja. Sie haben gesagt, Sie können gut bewegen gegen Bluthochdruck. Nochmal? Treiben Sie Sport? Ja, Ja, eben ja, nicht. ja. Also ich müsste ein bisschen mehr machen. Ich fahre ein bisschen Fahrrad, ja. Erfahrung, ja. Verstehe. Ja. Herr Schmidt, Sie haben gesagt, 3 Kilogramm nur, aber innerhalb 3 Monate gebe ich abnehmen, ja. Und aber keine Kaltschweiß nach Schweiß, verstehe ich, ja. Ja, ist richtig. Ja. Haben Sie schon einmal einen Tierstuhl bemerkt? Ein was habe ich bemerkt? Ja, schwarzer Stuhl, Tierstuhl. Schwarzen Stuhl. Nein, das sieht Schwarzer immer Stuhl, ja. braun aus, sieht das. Das sieht immer Ja, braun aus, ja. Tierstuhl, ja. Und Blutentehusten mit Blut Ausbruch mit Blut, die Ja, haben der Husten Blut ist ja bemerkt, ja. immer trocken. Ich Ja, muss kein trocken. Blut husten, nein. Reisehusten, Sie haben gesagt, ja, verstehe. Okay. Herr Schmidt, wir sind jetzt fertig. Und danke für Ihre Geduld und Ihre Mitarbeit. Haben Sie noch Informationen, die wichtig sein könnten? Na, ich denke, Sie haben ja so viel gefragt und ich habe Ihnen so viel Einzelheiten erzählt. Ich denke, Ja, ja, ja. dass Sie über alles jetzt Bescheid wissen, ja. Ja. Okay, möchte Ich jemand bin noch fertig. etwas fragen? Daniel, hallo. Ja? Sie haben schon gesagt, ja, oder ich habe Sie richtig verstanden. Sie haben eine Schluckstörung. Gibt es eine Zunahme der Schluckstörung? Ja, ein bisschen mehr ist das geworden, ja. Ja, ist das gegen Flüssigkeiten auch oder nur feste Dinge? Eigentlich überwiegend bei fester Nahrung, ja. Feste Nahrung. Haben Sie Belegung auch? Blähungen? Ja. Nicht besonders, nein. Volle Gefühle. Völlegefühl? Manchmal so ein bisschen, ja. Okay. Ja, also insbesondere, also wenn ich spät vorm Schlafengehen noch was esse, dann habe ich so das Gefühl, ja, dass es eigentlich so ein bisschen zu viel war und dass es drückt, ja. Okay. Danke. Haben Sie eine Gewohnheit, heißes Essen zu essen oder Kaffee zu trinken? Heißes. Ja, ich mag nicht gerne kalte Sachen trinken, das stimmt ja. Also warme Getränke trinke ich gerne heiß, ja. Und warmes Essen esse ich auch gerne heiß, ja. Warme und heiß, ja? Danke. Herr Dr. Scholl, Sie sagen Bescheid, wenn Sie soweit sind, ne? Ja. Gut. Geht schon? Oder brauchen Sie noch einen Moment? Ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und wenn Sie Zeit haben, möchte ich Ihnen den Fallkurs vorstellen. Darf ich? Ja, natürlich. Ja. Der Patient heißt Oskar Schmidt. Herr Schmidt ist 50 Jahre alt. Er ist 179 groß, 1 Meter 79 groß und wiegt 95 Kilogramm. Herr Schmidt stellte sich heute bei uns wegen seit langen Jahren aufgetretener, Entschuldigung, lange Jahren bestehender langsam aufgetretener, mediastinal Schmerzen, das heißt, mediastinal Schmerzen vor. Der Patient beschreibt die Schmerzen als brennend, und ihre Schmerzintensität liegt aktuell bei 5 von 10 auf einer Skala. Die Schmerzen, die Beschwerden seien im Laufe der Zeit progredient. Die Schmerzen strahlen in unter aus, Wohin strahlen die? strahlen hinter aus. Nach hinten. Ja. Okay. Verstehe ich falsch? Ja, vielleicht. Ja, ich habe sie Ja, akustisch nicht verstanden. ja. Und ja, die Schmerzen würden sich beim Spätessen, vor dem Schlafessen oder beim Liegen verstärken und nach dem Wasser trinken, nachlassen. Okay. Gegen die Schmerzen habe der Patient, denke ich, Pantoprazol eingenommen, aber was keine Verbesserung gebracht. Ja. Sie hat Entschuldigung, er habe keine ähnliche Beschwerden früher gehabt. Die Beschwerden würden mit Völlegefühl, Doll und Halskratz und heißen die Stimme stören. Was war das zweite? Heiß, Nee, Stimme das stören. zweite, also mit Völlegefühl, das zweite. Doll. Was ist Doll? Doll, ja. Volle Gefühl und ja, verstehe ich, voll, Entschuldigung, voll Gefühl, volle Gefühl. Ach, ein Völlegefühl. Ja, Okay, ja, volle gut. Gefühl, ja. Halskratz und ja. Ich möchte wieder sagen, die Beschwerden würden mit volle Gefühl, Halskratz und Hals einhergehen. Die Fragen nach Tierstuhl, Blähungen wurde verneint. Noch andere begleitende Symptome sind Inappetenz, Gewicht Abnahme, 3 Kilogramm innerhalb 3 Monate, nachtliche Tussis, Reisetussis, nachtliche und Sodbrennen, Nausea und Insomnie. Ja. Die andere vegetative Anamnese war unauffällig. An Vorerkrankungen nannte er eine arterielle Hypertonie und in der operativen Anamnese in der ob, sie, er ist er hat keine Operation durchgeführt. Er hat bisher noch keine Operation überstanden, Ja, ja, ja, also ja, hinter ja, sich. ja, ja, Okay. ja. Er habe keine Allergie oder Unverträglichkeiten. Nehme regelmäßig kein Medikament, aber bei Bedarf gegen Kopfschmerz Kopfschmerz, Aspirin nehme, eher Aspirin und ja, nur Aspirin. In Bezug auf die Familienanamnese gab er an, dass ihr Vater an Arterie Hypertonie verstorben ist und die Mutter an Insult verstorben ist. Der Patient raucht seit 30 Jahren. Früher rauche er täglich 20 Zigaretten, aber jetzt täglich 10 Zigaretten rauche er. Der Patient trinke regelmäßig eine Flasche Bier. Manchmal trinke er Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Der Patient ist von Beruf Schreiner, Scheiner, ja. Schreiner und ist verheiratet, habe ein gesunde Sohn und wohne mit ihrer Familie zusammen. Mit seiner Familie, Ja, mit seiner Familie zusammen. Er treibe Sport, aber als Fahrrad Fahrrad fahre. Als Sport betreibt er Fahrradfahren. Okay. Ja, treibt Fahrrad, ja, treibt. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf eine gastroösophageal Reflux, ja. Und da der Patient typische Symptome ausweist, Ja, der was Patient. kommt differentialdiagnostisch in Ja, Betracht? ja, ja, ja, ja. Differentialdiagnostisch kommen Ösophagealkarzinom und ja, Gastrik Ulcer in Betracht. Ja. Zunächst. Genau, was machen Sie Zunächst. diagnostisch mit den Ja, Patienten? ja. Mhm. Was machen Sie diagnostisch? Ja, zunächst würde ich die Vitalparameter überwachen und eine Gruppe körperlicher Untersuchungen Ja, worauf achten durchführen. Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, bei der körperlichen Untersuchung achte ich besonders auf epigastrischen Druckschmerz die Anämiezeichen. Ah ja, Achte ich genau. auf einem Zeichen, ja. Und er hat gesagt, Schluckstörungen. Und ja, diese es gelten als Alarmsymptome, wie Dysphagie, ja. Ich achte darauf, diese Zeichen. Und wiege er wieder. Und bestimmen die Gewichtsverlust lassen. Wie viel er jetzt aktuell wiegt, Ja, okay, ja. aktuell, ja. Ja. Gut, ja, was machen Sie noch? Jetzt gehe ich Blutuntersuchung. Jetzt würde ich dem Patienten Blut abnehmen, um folgende Parameter bestimmen zu lassen. Kleines Blutbild würde ich durchführen, bestimmen lassen und für die Blutverlust bestimmen lassen. Das heißt Anämie und ja, Entzündungsparameter, CRP und ja, vielleicht herzliche Krankheiten, um herzliche Krankheiten auszuschließen, vielleicht würde ich Um was für Krankheiten auszuschließen? Nochmal? Um Herzkrankheiten, Herzkrankheiten auszuschließen. ja, vielleicht, ja, Herzenzyme Ja, würde, Herzenzyme. ja, ja, ja, ja, das war's. Gut. Ja, gut. Und ja, was bietet sich noch als diagnostische Maßnahme an? Ja, die wichtigste ist ein zentrales diagnostisches Verfahren ist hier Ösophagogastroduodenoskopie. Die wichtigste ist, ja, des Weiteren plane ich eine Ösophagogastroduodenoskopie zu diesen Krankheiten, wie zum Beispiel Ösophagealkarzinom oder Gastrikmüse, ja, beurteilen. Bei dieser Untersuchung kann ich Gewebeuntersuchung, Biopsie Eine durch. Biopsie entnehmen, ja, Ja, auch noch ein, mit, ja, genau, nehmen, wenn da was Verdächtiges ist. Gut, und wenn sich jetzt Ihre Diagnose bestätigt, was wäre dann Ihr Therapievorschlag? Sollte ich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten in der normalerweise ambulant behandeln. Ich würde ambulant behandeln, aber Und was würden Sie ihm vorschlagen? ich würde den Patienten folgende empfehlen. Zum Beispiel Lebensstilveränderung, zum Beispiel Nikotinkarenz, Alkoholkarenz, Gewicht. Ich habe nicht bemerkt, aber ich denke, er Ja, ist der ein ist bestimmt bisschen übergewichtig mit obes, 95 Kilo, ne? wegen dieser Situation. Gewichtsverlust ist die wichtigste als Empfehlung. Und vielleicht Entschuldigung, spät essen. Vor den Schlaf brauchen wir mehr Zeit und Spät essen. Jetzt habe ich es verstanden. das ist Also nicht spät essen. Okay, und ja, dass er nicht direkt vorm Schlafen noch was isst. Ja, okay. das ist die wichtigste die Ursache für diese Krankheit Gastroösophageal Reflux, das war's. Gut, ja, wunderbar. Dann halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was mit dem Patienten ist, was wie Ihre Untersuchungsergebnisse sind. Und insbesondere, was bei der ÖGD rauskommt, ne? Gut, ja, vielen Dank. Okay. Ja, wir sind jeweils ganz gut in der Zeit. Jeweils 20 Minuten, ziemlich genau, das passt. Ja, eigentlich sind Sie sprachlich sehr, sehr sicher. Es gibt ein ganz paar Sachen. Manchmal haben wir uns nicht so gut verstanden, dann musste ich mal nachfragen. Manchmal lag es an einer etwas ungewöhnlichen Formulierung, aber ja, also beim Fragebereich waren Sie sehr sicher. Da hat mir gut gefallen, dass Sie viele verschiedene Frageformulierungen angewendet haben. Ja, Sie haben also gedacht, ist Ihnen aufgefallen, haben Sie bemerkt, haben Sie das und das? Sind Ihre Beschwerden schlimmer? Also Sie haben eben sehr variabel und nicht immer das Gleiche gefragt. Und was Sie auch schön gemacht haben, dass Sie den Patienten jeweils mit Namen angesprochen haben. Ich finde das immer total wichtig, ja. Also man muss das jetzt nicht bei jeder Frage machen, aber hin und wieder mal ist das ganz schön. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass Sie nicht so richtig, ja, praktisch das realisiert haben, was der Patient bereits gesagt hat, weil sie das nochmal nachgefragt haben. Da reagierte der dann ja auch immer so ein bisschen unwirsch, ja, und so ein bisschen, habe ich Ihnen doch schon gesagt, ne? So, ne? Also da ein bisschen aufpassen, dass Sie das, was Sie bereits an Informationen haben, auch wenn es nicht an der von Ihnen gewünschten Stelle kommt, aber dass Sie die Information schon abspeichern. Gut. Ja, ganz, also eine winzige Frage haben Sie nicht gestellt, das kam jetzt dann hier aus dem Forum raus, also aus der Gruppe, dass Sie nicht nach Operationen, Voroperationen Ja, gefragt da, haben. Aber, ja. und Sie haben, glaube ich, auch Impfstatus nicht abgefragt. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, nee, haben, Impfstatus haben Sie auch nicht gefragt, aber na gut, okay, gut. Und jetzt kommen wir zum Arzt-Arzt-Gespräch. Wie immer, ja, ist das, was Sie frei formulieren müssen, schwieriger als das, was Sie an einem vorgefertigten Fragenkatalog machen. Sie haben sich relativ wacker geschlagen bei diesem ersten komplizierten Satz, wieso der Patient sich vorstellt. Ja, das ist ja immer die erste große Hürde, dass man versucht, da unheimlich viel Informationen reinzustopfen und dann geht der Satz am Ende schief. Also ich denke mal, das war ganz gut. Wo ich nicht so ganz sicher bin, Sie haben, ich weiß nicht, das müssen vielleicht auch Kollegen mir sagen, Sie haben gesagt, er hat mediastinale Schmerzen. Ja, Mediastinum habe ich irgendwie weiter unten. Ja, genau, retrosternal würde ich auch Mediastinum. sagen. Ne? Passt besser, passt besser. Gut. Was mir dann wirklich krass aufgefallen ist, weil das hat der Patient ja ganz am Anfang gesagt. Der hat gesagt, ich komme jetzt zu Ihnen, weil ich Angst habe. Und warum habe ich Angst? Mein Bruder, der hat einen Verstehe. Speiseröhrenkrebs. Speiseröhre. Uah, ich will das nicht haben. So, das haben Sie tatsächlich im Arzt-Arzt-Gespräch überhaupt nicht erwähnt. Sie haben die Eltern erwähnt, aber den Bruder nicht. Na? Und das ist ja eigentlich ein Grund für die Vorstellung und das ist natürlich auch ein Grund, um erhöht wachsam zu sein. Ja, wenn es da familiär das Ding schon gibt, ja, mal horchen. So, na? Gut. Dann das, ja, was mich gewundert hat, Sie haben gesagt, die Schmerzen würden ausstrahlen. Auf die Frage hat der Patient eigentlich gesagt, nö, die strahlen nicht aus. Ich weiß nicht, wie Sie da drauf gekommen sind. Ich verstehe Strahlen irgendwo, ja, unten, hinten oder ja, verstehe diese. Hat er nicht gesagt, der Patient. Okay, Ne? ja, Also vielleicht eigentlich haben verstehe die, nee, ich. die strahlen nicht aus, die Ich. sind dann nur so im Halsbereich. Gut, okay, Missverständnis. Und ja, es kam dann praktisch alles, wie Sie sagen, genauso wie Sie gefragt haben, haben Sie das eigentlich wiedergegeben, Schmerzskala. Was Sie nicht so sehr gesagt haben, auf welche Speisen er reagiert. Scharfes Essen, Schokolade, also extrem süß, scharf, Schokolade, süß und Kaffee. Haben Sie jetzt nicht dezidiert erwähnt, sondern haben eigentlich sich nur auf dieses frühe, also späte Essen vorm Schlafen gehen ja, da so ein bisschen drauf versteift, aber gar nicht, dass bestimmte Sachen das eben auch auslösen. Und Ich verstehe, als Kaffee und Schokolade und später Essen ist die Ursache für die Gastroesophageal-Reflux. ja, Ja, wahrscheinlich. Ja, und ja. Alles zusammen. Und ja, zum Schluss kam noch eine Sache. Also ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, deswegen habe ich danach gefragt. Haben Sie gesagt, herzliche Enzyme? ja, erzählen Sie mir. Die Herzenzyme, ja. Herzliche Grüße, ja, das sagen wir. Aber herzliche Enzyme haben wir nicht. Aber das fand ich sehr süß, muss ich sagen. Ja, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Aber ja, Sie haben das so gesagt, ja, für den Fall, dass da tatsächlich doch noch irgendwas dahinter ist. Ne? Gut, ja, aber Ich denke mal, wenn man Troponin machen würde, würde man das schneller machen, ja? Dann würde man sagen, oh, wir unterbrechen, ja? Aber so eine richtige kardiale Anamnese hat der Patient ja eigentlich nicht. Und ja, sie haben Ja. ja auch noch sehr wacker die ganzen Ja. Sachen abgefragt, was weiß ich, wie Schwindel und Ohnmacht und was auch immer. Da hat er auch ja so ein bisschen ungehalten reagiert und hat gesagt, wieso, ich Ja, bin doch hier, weil ich diese Schmerzen habe, ja? ja. So. Eigentlich das, was mir am meisten gefehlt hat, ist eigentlich diese Geschichte mit der Familienanamnese. Das finde ich einen Ja. wichtigen Punkt. Ja. Das vielleicht so als Hinweis. Und sprachlich, denke ich mal, sind Sie sehr, sehr sicher. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Wo haben Sie das so gut gelernt? Haben Sie Kurse hier gemacht oder schon vorher in der Türkei? Mein Deutsch gut? Ich weiß Ich finde nicht. ja. Also sie machen nicht viele Fehler. Wirklich nicht. Ja. Und Ja, in Deutschland, ja. ja, super. Nee. Also ich denke mal, Sie müssen vor der Prüfung wirklich keine Angst haben. Ja. Eigentlich können die Ihnen so nichts wollen. Ja. Gut.